Schön, dass du heute dabei bist bei Send Revival und ich habe gleich eine Frage am Anfang an dich. Und zwar, kennst du Momente, wo du eine wichtige Info verpasst hast und danach gedacht hast, hätte ich dann besser nicht verpasst? Also ich kenne so Momente sehr gut, zum Beispiel, ich nenne das ein visionärer Typ, manche sagen auch verträumt. Das heißt, ich habe gerne meine AirPods drin, wenn ich unterwegs bin, da habe ich Musik an oder ich denke über was nach oder ich visioniere und kriege nicht so viel mit, was um mich herum passiert in diesem Moment. Und das kann passieren, dass ich dann an der U-Bahn stehe, ja, voll in Visionen, Gedanken oder im Worship. Und dann kommt die U-Bahn, ich steige einfach ein. Und es kann passieren, dass es die falsche Richtung ist. Letztendlich bin ich in die falsche Richtung eingestiegen, habe mir nichts dabei gedacht, weil ich wusste ja, wie lange ich ungefähr nach Hause brauche. Also voll relax, Leute steigen aus, immer mehr steigen aus, ich denke mir nichts dabei, auf einmal geht's Licht aus. Denke ich mir, oh, nicht gut, ich gehe zu dem Notruf, sage, Entschuldigung, ich bin hier noch drin, sagt er, ja, hätten Sie mal aussteigen sollen, letzte Station, hören Sie halt zu. Ich so, ja, AirPods und so, ne? Ja, kann ich Ihnen auch nicht helfen, müssen eine halbe Stunde warten, dann fahre ich wieder zurück. Dann saß ich halt eine halbe Stunde in der Sackgasse, in der hobbylosen U-Bahn und habe halt gewartet. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte die Info vorher mitgekriegt und wäre in die richtige Richtung gefahren und schon gar nicht eine halbe Stunde in der dunklen Sackgasse gehängt. Letztes Mal eine andere Situation. Wir waren auf Worship-Tour unterwegs, da nehmen wir eine ganze Band mit, wir nehmen Techniker mit, wir sind mit einem großen Tross unterwegs und wir waren am Samstag gerade auf der österreichischen Grenze, weil wir wollten in die Schweiz, um dort in einer Kirche die Tour, den Gottesdienst zu gestalten, mit Band, mit Predigt, mit allem. Jemand vom Team geht auf die Homepage von dieser Kirche und sagt, Pastor, dein Bild ist gar nicht auf der Homepage. Muss ja nichts heißen, vielleicht schämen sie sich für dich oder... Keine Ahnung, ich so, ja, schau drauf, das bin definitiv nicht ich, das ist jemand anders. Ich rufe den Pastor an und sage, du, sag mal, du musst mich ja nicht auf deine Homepage tun, aber dir ist schon klar, wir kommen mit der ganzen Band und wir sind morgen bei dir. Ich so, was, morgen? Nee, nächste Woche. Ich so, nein, ich kann dir die E-Mail nochmal schreiben, also es ist morgen. Ich so, ja, das ist jetzt schlecht, das geht jetzt nicht, ich habe da jemand anders eingeladen, den kann ich auch nicht ausladen. Ich so, ja, okay, ciao. Da waren wir ein bisschen wie Maria und Josef an Weihnachten auf der Suche nach einem Gottesdienst, der uns aufnimmt. Da habe ich einen Freund in Österreich angerufen, den einzigen Pastor. Und ich kannte, du, wir sind gerade hier in Österreich, dumme Situation. Ich hätte eine komplette Band, ich hätte noch nicht so schlechte Predigt dabei. Wir könnten zu dir kommen, dürfen wir zu dir kommen? Ja, komm vorbei. Also wir haben uns selber eingeladen und haben halt dort den Gottesdienst gestaltet. Gut, aber auch die Info hätte ich gerne vorher gehabt. Jetzt sind das alles Themen, wo man sagt, naja, schade oder blöd gelaufen oder lustig. Aber es gibt eine Info im Christentum, die mich im Nachhinein sauer macht, dass ich 20 Jahre in Kirchen gegangen bin und mir nie jemand das erklärt hat. Ich bin 20 Jahre in Kirchen gegangen und die wichtigste Botschaft von Jesus, die wichtigste Info, was Christsein wirklich ist, wer Christus ist, hat mir nie jemand erklärt. Und deswegen möchte ich, dass du, ob du zum ersten Mal da bist oder schon ganz oft da warst, mit dieser Botschaft beginnen, weil ich will, dass kein Mensch in unsere Kirche kommt und diese Botschaft nicht hört. Nämlich diese Botschaft ist, was Jesus für dich und mich getan hat. Und deswegen habe ich diese Botschaft auch hier als Armband immer dabei, als Erinnerung, dass es die zentralste Botschaft ist, die mein Leben verändert hat. Das erste ist ein Herz. Gottes Liebe. Der Sinn des Lebens laut der Bibel ist Liebe. Gott zu lieben, den Nächsten und mich selber zu lieben. Jetzt würdest du sagen, auch wenn du Atheist bist, ja, das ist ein gutes Ziel. Aber wenn wir ehrlich werden, merken wir schaffen keinen einzigen Tag liebevoll zu sein. Viele Leute sagen, der Mensch ist gut. Dann sage ich, jeder ist gut, bis du ihn kennenlernst. Wie kann es sein, dass wir bei den Menschen, die uns nahe kommen, auf einmal nicht mehr so liebevoll sind? Wie kann es sein, dass wir in der Familie, in der Ehe oder mit Geschwistern auf einmal lieblos sind, aber im Arbeitskollegen noch uns zusammenreißen? Wenn uns jemand nahe kommt, merkt man erstmal, wie wenig wir lieben können, wenn wir ganz ehrlich sind. Das bedeutet, wir schaffen es nicht zu lieben. Wir lieben nicht den Nächsten, ganz oft nicht. Wir lieben uns selber ganz oft nicht. Deswegen tun wir Dinge, reden Dinge, unterlassen Dinge, die uns zerstören. Und wir misstrauen Gott in seinen Geboten. Und das zweite Symbol erinnert uns daran, dass das die Bibel Sünde nennt. Es trennt uns von der Liebe, es trennt uns von dem Leben, es trennt uns von Gott und es trennt mich auch von Menschen. Und das Schöne ist, im Christentum musst du nicht mehr performen. Im Christentum musst du nicht mehr deine Maske aufziehen und sagen, ich bin ein guter Mensch. Du kannst einfach sagen, ich brauche einen Retter. Ich bin ein Mensch und ja, ich habe oft ein Liebesproblem. Und jetzt sagt jemand zu mir, nee, ist bei ihm nicht so. Da habe ich gesagt, okay, dann ziehe ich mal 24 Stunden in deine Familie ein und feedback dich einfach mal. Spätestens im Umgang mit deinem Hund werde ich irgendwas finden, wo du nicht liebevoll bist. Und wenn wir deine Gedanken auf den Beamer projizieren können, dann sind wir uns ganz schnell einig, dass wir nicht liebevoll sind. Wir haben oft keine Liebe. Dass die Bibel sagt, du brauchst dich gar nicht dafür zu schämen. Du kannst einfach ehrlich sein. Sünde ist dafür da, beim Namen genannt zu werden und nicht zu vertuschen. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, dass er alle Sünde auf sich nimmt. Alles, was dich zerstört, was mich zerstört. alle Sünde, alles, was mich trennt von Gott, von den Mitmenschen und von mir selber, hat alles am Kreuz getragen. Sodass, wenn du und ich ihn annehmen und dieses Gnadengeschenk annehmen, wir nicht nur frei werden davon, sondern aus seiner Kraft anfangen, lernen zu lieben. Aus seiner Kraft anfangen, Beziehung zu bauen und aus seiner Vergebung und Heilung rauszuleben. Diese Botschaft ist die wichtigste Botschaft des Christentums. Ich bin 20 Jahre in Kirchen gegangen, es hat mir keiner erklärt. Ich hatte christliche Freunde, die haben es mir auch nicht erklärt. Und jetzt möchte ich etwas sagen, und ich bin nicht gekommen, dass du ein schlechtes Gewissen hast, sondern einfach, weil wir ehrlich sind, weil im Reich Gottes müssen wir nicht mehr performen, wir können einfach ehrlich sein. Eine Statistik sagt, dass 95% aller Christen diese Nachricht nicht weitersagen. 95% aller Christen trauen sich das nicht. Das heißt, sie haben Arbeitskollegen, sie haben Familienmitglieder, sie haben Nachbarn, sie haben Unikollegen und die arbeiten zwar 10 Jahre zusammen, aber von dieser Botschaft höre ich nichts. Die Folge ist, dass eine Welt, die voller Angst ist, extrem gefangen ist, ins Verderben geht in der Ewigkeit und auch jetzt. Wie kann es sein, dass du und ich meistens zu den 95% gehören, diese Botschaft nicht teilen, obwohl ich gerade gesagt habe, dass diese Botschaft die wichtigste Botschaft in meinem Leben ist, die mich am meisten verändert hat, die die beste Nachricht ist, die mein komplettes Leben zum Positiven verändert hat. Wie kann es sein, dass ich immer wieder zu den 95% gehöre, die es nicht teilen? Darüber wollen wir heute reden. Wir wollen heute anschauen, woran das liegt, dass wir das nicht machen. Und wir wollen erleben, wie Gott uns dabei hilft. Nämlich die erste, es gibt so verschiedene Zonen, durch die wir durchgehen können. Und die erste Zone ist die Komfortzone. Wenn du in der Komfortzone bist, hast du dich daran gewöhnt, dass du zu den 95% gehörst, die das Evangelium nicht weitererzählen. Du lebst dort, Tag ein, Tag aus. Du denkst dir gar nichts dabei. Ein weiterer Tag, wo du für ja keinen gebetet hast. Ein weiterer Tag, wo du niemand von Jesus erzählt hast. Ein weiterer Tag, wo du das Evangelium nicht geteilt hast und es ist für dich normal. Wenn das für dich normal ist, dann lebst du in der Komfortzone und gehörst zu 95% der Christen. Dafür hat Gott dich aber nicht geschaffen, um dort zu leben, sondern hat dich dafür geschaffen, dort rauszukommen. Und warum leben wir dort? Deswegen gehe ich mal in unser Wohnzimmer hier, habe ich zwei tolle Menschen bei mir, die Elena und der Steffen. Der erste Punkt ist eine Komfortzone, wir sind dort, weil wir Lügen glauben. Steffen, ungefähr vor einem Jahr war dein Leben noch anders aus. Was hast du da für Überzeugungen gehabt über dich im Bereich zu dieser Botschaft und deinem Alltag? Genau, also vor einem Jahr und all die Jahre davor habe ich gemerkt, habe ich eine Lüge geglaubt. Und die Lüge war, ich bin kein Evangelist. Und weil ich diese Lüge geglaubt habe, war es auch ganz normal für mich, dass es ja gar nicht mein Auftrag ist, anderen Menschen von Jesus erzählen, sondern es ist ja der Auftrag der Evangelisten. Und ich bin kein Evangelist. Und genau, es kam dann so, dass ich Schmerzen in der Achillessehne bekommen habe und auch eine Entzündung festgestellt worden ist. Und eines Tages kam der Boas und hat gemeint, ja, ich bete jetzt einfach für dich. Und während dem Gebet bekommt er einen Impuls und fragt mich, kann es sein oder hast du die Schuhe der Bereitschaft an, das Evangelium zu verkünden? Und es war so kurz still. Und ich habe in dem Moment schon gemerkt, nee, ich habe nicht die Schuhe der Bereitschaft an. Ich bin nicht bereit. Wenn heute jemand kommt, ich bin nicht bereit. Gott kann gar niemand jemanden zu mir senden. Und das ist mir von Tag zu Tag, wo ich das dann bewegt habe, ich bin Boas dankbar, dass er so konfrontativ mich das gefragt hat in dem Moment, weil es war so eine Erkenntnis, die mir Gott einfach geschenkt hat, die aber jeden Tag vertieft hat. Und ich habe dann Gott gesagt, okay, wo war ich denn nicht bereit? Bitte zeig's mir. Und mit diesem Gebet sind mir Situation nach Situation eingefallen, wo ich nicht bereit war. Zum Beispiel war ich im Hausflur und meine Nachbarin kam mir entgegen mit Umzugskartons. Und ich frage sie, zieht ihr aus, weil sie mit ihrem Freund zusammen in der Wohnung gewohnt hat. Und sie schaut mich an und meint, nein, ich ziehe aus. Und es war still, die Tränen kamen in ihre Augen und ich habe in dem Moment nicht mehr geschafft wie, oh, das tut mir leid. Aber in dem Moment war das für mich auch gar nicht schlimm. Es war dann im Rückkehr, als mir Gott gezeigt hat, hier warst du nicht bereit und du hättest so viel mehr als das tut mir leid sagen können. Und diese Erkenntnis, das war das, was mir geholfen hat. Und ich bin Gott dankbar, dass er das liebevoll tut, nicht anklagend. Aber in dem Moment, ich einfach einen neuen Schritt begehen konnte und sagen konnte, ab heute bin ich Evangelist. Ich bin ein Evangelist. Ich tue es nur noch nicht so oft oder gar nicht und noch nicht so oft. Aber ich werde es mehr tun, weil Gott mir helfen wird. Das Interessante ist ja, dass die Bibel davon redet, dass Christus in uns lebt. wenn ich für Jesus entschieden habe, und Christus ist ein Evangelist. Das heißt, der Christus in mir ist auch der Meinung, dass ich Matthäus 28, dass ich dazu berufen bin, diese Botschaft weiterzugeben. Aber solange ich diese Lüge glaube, bin ich in meiner Komfortzone und werde immer bleiben. Ich bin's halt nicht. Ich kann's halt nicht. Das Interessante ist, und das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass über alle Dinge in unserem Leben immer zwei Stimmen mit uns reden wollen, und die musst du dringend unterscheiden. Zum Beispiel, der Steffen merkt, er war nicht bereit. Und wenn du anfängst zu beten, dann wirst du wachsamer und du wirst Situationen bereuen. Jetzt möchte der Vater der Lüge, der wird auch gelangt, der Ankläger der Heiligen, mit dir darüber reden, und das geht so. Ah, Steffen, siehst du, im Flur, hast nicht gemacht, gell? Ja, war ganz schön schlecht. Du bist echt ein Loser. Was willst du eigentlich? Hast recht, bist kein Evangelist. Du schaffst das nie. Kommt Anklage, kommt Scham, kommt Schwere. Das Interessante ist, dass der Heilige Geist und der Vater im Himmel über die gleiche Situation mit dir reden will, aber der redet ganz anders. Der sagt, mein Sohn, im Flur, du warst nicht wach. Komm zu mir, kehr um. Komm mit allem Schmerz zu dir, komm ans Kreuz. Bitte um Vergebung, aber mach aus meiner Kraft es morgen anders. Der Vater der Lüge und der Vater im Himmel wollen mit dir das Gleiche reden. Und wenn du diese Stimmen nicht unterscheidest, wirst du schon am Anfang gestoppt werden, in allen Bereichen und erst recht, wenn es um diese Botschaft geht, immer sofort. Und deswegen wollen wir jetzt hier, wir sitzen ja hier schon im Wohnzimmer, ist ja wie eine Small Group, manche Leute aus meiner Small Group sind auch hier in den ersten Reihen, aber wir wollen mal wie als große Small Group was machen, was ich auch im Wohnzimmer mache. Wir beten immer schnell. Wenn wir was merken, dann beten wir einfach gleich. Und das wollen wir jetzt auch machen. Ich werde es jetzt beten, dass ich für mich bete, Gott, ich danke dir, dass Jesus in mir lebt, und ich danke, dass der ein Evangelist ist und dass ich ein Evangelist bin. Ich werde das vorbeten, und wenn es für dich normal ist, dann bete es laut aus. Du wirst merken, dass das einen Unterschied macht. Wenn es für dich nicht authentisch ist, lass es. Gott mag keine Heuchelei. Deswegen einfach nur, wenn es für dich authentisch ist, probier es aus. Wir drei machen es auf jeden Fall, und ihr könnt ihr damit machen. Jesus, du liebst es, Menschen mit dir bekannt zu machen. Ich danke dir, dass du in mir lebst. Du bist ein Evangelist. Damit bin ich ein Evangelist. Ich danke dir, dass deine Liebe durch mich zu den Menschen fließt. Amen. Ihr seid voll die coole Small Group, ey. Das ist super, das ist Small Group. Gleich praktisch werden, gleich beten. Wir kommen zur zweiten Zone, neben der Komfortzone, die dich abhalten, ist die Angstzone. Und die Angstzone, die kann dich absolut zurückhalten, vorwärts zu gehen. Erst recht, wenn wir in Deutschland sind, ist Angst ein großes Thema. Elena, wie hast du es erlebt, Thema Menschenfurcht? Also gefühlt ist mein Leben so eine Reise raus aus der Menschenfurcht. Ich hätte mir früher niemals vorstellen können, vor Menschen zu reden, über den Glauben zu reden. Da war so eine richtige Blockade drin. Ich habe das am liebsten einfach versteckt gehalten und wollte nicht mal mit Klassenkameraden oder Arbeitskollegen über den Glauben reden. Und das hat sich aber krass verändert, weil Jesus erstmal mir in einer ganz intensiven Liebe begegnet ist. Und diese Liebe gegenüber darin, dass ich die Menschen um mich herum plötzlich noch viel mehr geliebt habe. Und Jesus mir immer wieder gezeigt hat, wie sehr er die Menschen liebt. Und ich weiß einfach, diese Liebe, die verändert alles. Aber dafür müssen wir Jesus kennen und ihn annehmen. Und es ist so ein Riesenwunsch in mir entstanden, dass ich das weitergeben darf. Und dadurch kam auch immer, also konnte ich die Angst viel besser angehen. Und das im ersten Schritt, gerade bei den Leuten, die mir nahestehen, ist mir das leichter gefallen, mit den Arbeitskollegen über Jesus zu reden und das klar auch zu verkünden, wer Jesus ist, und dann zu sehen, was macht das mit den Leuten, ist wirklich was, es verändert was, es bringt Hoffnung. Ich merke, heute in dieser Reise habe ich noch immer wieder diese Menschenfurcht, gerade wenn es darum geht, mit Leuten zu reden, die ich gar nicht kenne, so auf der Straße, und ich kriege immer wieder diese Impulse, Elena, mach das, und ich merke, mich hält aber so eine Angst zurück, und da merke ich, was mir hilft, ist immer wieder mit Leuten rauszugehen, die das nicht haben und die mich da inspirieren, die mich motivieren und die mich wie so mit an die Hand nehmen und ich weiter so einen Schritt aus dieser Menschenfurcht rausgehen darf. Und in dem, was Jesus mir da zuspricht und mich da auch mit an die Hand nimmt, hatte ich letztens ein richtig cooles Erlebnis. Ich wurde ja überraschend für so eine Knochenmarkspende kontaktiert, und das bedeutet, dass man für jemanden Knochenmark spendet, der Blutkrebs hat, und es ist wie so eine letzte Möglichkeit, um Leben zu retten. Und das ist ein ganz schön aufwendiger Prozess, und im ersten Schritt war ich nur beim Arzt und habe Blut abgenommen, und dann saß ich da, hat länger gedauert, und dann kam so, okay, ich habe eigentlich keine Zeit dafür. Und im Moment kam so ein ganz intensiver Blitzgedanke, Elena, was ist es dir wert, Leben zu retten? Und das ist, wenn Gott so zu mir spricht, hat er was ganz Intensives in mir ausgelöst, dass es nicht darum geht, also für mich geht es nicht darum, jetzt Menschenleben zu retten im Sinne, dass wir lebensverlängernde Maßnahmen haben, weil so viel mehr noch mir wichtig ist, dass wir in der Ewigkeit mit Gott unterwegs sind und seine Liebe hier auf dieser Erde schon fühlen dürfen, aber auch in der Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Und das ist für mich Lebensretten. Und da hat Gott mir das so zugesprochen, hey, es kostet etwas, was ist es dir wert? Und es ist mir alles wert, Menschenfurcht zu überwinden. Es ist mir wert, da Schritte weiterzugehen und auch Zeit dafür zu nehmen. Und ja, da bin ich weit auf der Reise und freue mich drauf, was Gott noch tut. Das Interessante ist, dass die Bibel sagt, dass Liebe die Furcht vertreibt. Das heißt, die Liebe Gottes zu uns und zu den Verlorenen ist ein erster Schlüssel. Und ich möchte uns eine weitere Bibelstelle lesen, die sehr interessant ist zu diesem Thema. Sie steht in Römer 1, 16. Da heißt es, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, den Juden zuerst, aber auch allen anderen Menschen. Es geht um eine Kraft Gottes, die freigesetzt wird. Die Angst in dir soll verhindern, dass Kraft freigesetzt wird. Es ist eine teuflische Angst, weil er weiß, dieses Evangelium, das sich so schwach anfühlt, wo ich manchmal wie stöpsel und stottere, dass wenn ich das ausspreche, dass eine Kraft ist, die freigesetzt wird in der übernatürlichen Dimension. Und Angst ist jetzt so ein Thema, was wir uns genau anschauen müssen, besonders wenn wir in Deutschland unterwegs sind, weil wir haben vor allem Angst. Wir haben Angst vor Trump, wir haben Angst vor dem Ampelcrash, wir haben Angst, mit Menschen zu reden, wir haben Angst vor Corona, wir haben vor allem Angst, also haben wir auch Angst, das Evangelium zu teilen. Der Teufel hat uns so auf Deutsch gesagt, am Sack mit Angst, dass wir komplett blockiert sind. Wir verpassen oft unser Calling, unsere Werte, unseren Auftrag aus Angst, Angst, Angst, Angst. Und jetzt sagt man vielleicht, Angst ist menschlich. Das habe ich jahrelang geglaubt. Ja, Angst ist menschlich. Jeder hat Angst. Das ist doch vollkommen normal. Es gibt eine Angst, die ist normal. Die ist, da ist eine giftige Schlange. Ich sollte gehen. Das ist Angst. Da ist ein gefährliches Tier. Ich sollte rennen. Das ist normal, okay? Aber woher weiß ich, dass Angst nicht menschlich ist? Weil Kinder kommen nicht mit Menschenfurcht auf die Welt. Alle Eltern im Raum, Fachleute, ich sehe ein paar in der ersten Reihe, können es gleich überprüfen und einfach ihr Lehrer reinschreien, wenn es nicht stimmt. Also, ein Baby, das Hunger hat, schaut sich nicht erst um, oh, jetzt schauen aber viele gleich zu. Ich weiß nicht, ob ich gleich mal schreien sollte. Das könnte peinlich werden für mich und meine Eltern. Ich warte auf zu Hause. Nein, das macht und es ist ihm vollkommen egal, ob alle gucken. Hat keine Angst, ich habe einfach Hunger. Dann sagst du, wenn sie älter werden. Nee, wenn sie älter werden, da gibt es schöne Momente. Kennst du die Trotzphase? Wunderschöne, süße Phase. Die kleinen Scheißer schmeißen sich einfach auf den Boden und schreien einfach, weil sie zum Beispiel Süßigkeiten an der Kasse wollen. Und ist egal, dass die Erna Schmidt, die Nachbarin mit 72, genervt ist, dass die Kassiererin schon Erziehungstipps an die Mutter gibt, ist ihr alles egal. Der schreit einfach. Und ihm kannst du auch nicht sagen, du, alle gucken schon. No, ich will Süßigkeiten. Alle gucken schon, es ist peinlich. Es ist im Kind nicht drin, wir erziehen es dem Kind an. Ein Kind geht rum und sagt, du stinkst. Das sagen wir nicht. Du bist dick, das sagen wir nicht. Du bist blöd, das sagen wir nicht. Aber der ist blöd, das sagen wir nicht. Wir bringen unseren Kindern Angst bei. Menschenfurcht bei. Furchtsam ist nicht menschlich, es ist teuflisch. Ich lese es dir vor. 2. Timotheus heißt es folgendermaßen in der Bibelstelle, 2. Timotheus, haben wir die da? Denn Gott hat uns nicht gegeben, hat es nicht gegeben, einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was blockiert Kraft, Liebe und Besonnenheit? Furcht. Es ist wie eine unsichtbare Mauer, die Kraft, Liebe, Besonnenheit zurückhält. Solange der Geist der Angst in deinem Leben ist, wirst du keine Kraft erleben. Du wirst gelähmt sein, wie das Kaninchen vor der Schlange. Du wirst niemals das Evangelium weitergeben. Und du wirst keine Liebe haben, die alles überströmt, was gerade die Elena erzählt hat. Und du wirst keine Besonnenheit haben, zu unterscheiden, wann ist was dran in deinem Leben. Das heißt, Gott möchte dich davon befreien. Er möchte dich rausführen. Jemand hat mal gesagt, wenn ich von dem Applaus der Menschen lebe, wird ihre Kritik mich töten. Wenn ich vom Applaus der Menschen lebe, wird Kritik mich töten. Davon will Jesus dich befreien. Dafür ist er übrigens auch am Kreuz gestorben. Er ist nicht nur dafür gestorben, dass jemand anders was mit mir geteilt hat, sondern dass ich frei werde, es wieder zu teilen. Und nachdem wir hier so eine coole Small Group sind, ist das spätestens Punkt wieder, wo wir beten würden bei mir im Wohnzimmer. Weil alle, die Jungs in meiner Small Group, würden jetzt spätestens sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Angst, lass uns den Spirit kicken. Ja, das ist in meiner Small Group immer so. Deswegen machen wir das jetzt auch so. Wir beten wieder. Wer möchte, kann mitbeten, dass wir einfach uns lossagen von der Angst. Bete mit mir, wenn du möchtest. Jesus, ich bekenne heute. Es ist nicht normal, Angst zu haben. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich der Angst Raum gebe. In Jesu Namen breche ich die Macht der Angst über meinem Leben. Denn du hast mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Super Small Group. Das ist wie bei mir im Wohnzimmer, richtig schön mit euch. Okay, also die Komfortzone, die Angstzone, die wird ab heute dich nicht mehr so leicht kriegen können. Es ist vorbei. Gott möchte mit dir in zwei andere Zonen und da will er sich dauerhaft einrichten. Nicht mehr Komfortzone, nicht mehr Angst und Scham, sondern die Lern- und Wachstumszone. Da will er mit dir hin und da will er mit dir bleiben. In der Lern- und Wachstumszone gibt es drei Tipps, wenn du das leben möchtest, die mir sehr helfen. Und zwar drei Schritte. Das erste ist, wenn ich möchte, dass diese Botschaft durch mein Leben durch ist, ist Gebet. Die Frau hat darüber gepredigt. Wir sagen immer wieder, Gebet ist der absolute Anfang. Wenn du anfängst zu beten, Gott wie Steffen, gib mir Bereitschaft, veränder mein Herz, gib mir Liebe, dann wird Gott immer antworten. Wer sagt, mach mich wachsamer, dann macht er dich wachsam. Ab dem Moment kannst du gar nicht mehr verhindern, dass du die Frau im Flur auf einmal wahrnimmst, dass du auf einmal Situationen wahrnimmst, dass du auf einmal deinen Kollegen anders siehst, dass du auf einmal deine Schwester anders siehst. Das passiert automatisch. Und dann kommt Beobachten, ein ganz wichtiger Punkt der Wachsamkeit, die aus Gebet kommt, wo ich einfach hinschaue und gucke, was tut Gott gerade. Jesus hat es so ausgedrückt. Ich kann nichts tun, als das, was ich den Vater tun sehe. Wachsamkeit bedeutet, ich nehme wahr, was um mich herum passiert und steige ein in das, was Gott vorhat. Das werden wir uns gleich genauer angucken. Und das dritte ist Bekennen. Im Petrusbrief heißt es, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft und Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Wird mit euch beiden darüber reden, über Beten, Beobachten, Bekennen. Steffen, fangen wir bei dir wieder an. Wie sieht das bei dir aus, ganz praktisch? Also ganz praktisch, ich liebe es zu beobachten. Das habe ich schon immer geliebt. Aber wirklich seit einem Jahr erlebe ich, wie Gott das einfach nutzt und gebraucht. Also ein Beispiel, ganz frisch, nachdem das mit dem Gebet auch war, wo ich gesagt habe, Gott, lass mich wachsamer sein, habe ich morgens gebetet und hatte den Impuls, wenn ich joggen gehe im Olympiapark, irgendwas hat Gott vor. Also bin ich los. Und was ich dann beobachtet habe, war ein Mann älteren Alters, der einfach gerade hoch übers Gras den Berg hoch ist. Also wie ich komplett einfach so hoch gejoggt. Und ich bin außen rum den Weg ganz normal, aber wir kamen gleichzeitig oben an. Und spricht nicht für deine Fitness, aber. Ja, spricht nicht für meine Fitness. Aber als wir oben ankamen, ist es einfach so aus mir rausgerutscht, ihm einfach zu sagen, oh, Sie sind aber ein direkter Typ, Sie gehen ja den direkten Weg hier. Und schon waren wir irgendwo in einem Gespräch drin. Ne? Und es hat sich innerhalb von ein paar Sätzen rausgestellt, dass er gesagt hat, er ist Diplomat aus Taiwan, er war jetzt 10 Jahre hier in Deutschland, in 3 Wochen geht es zurück. Und in mir war nur diese Frage, was, wenn ihn in 10 Jahren keiner von Jesus erzählt hat und er in ein buddhistisches Land zurückgeht. Und dann habe ich ihn das einfach gefragt. Ich habe ihn gefragt, hat ihn in den 10 Jahren irgendjemand von Jesus erzählt? Und wir sind einfach ins Gespräch gekommen und ich konnte ihn ermutigen, einfach mal die Bibel aufzuschlagen und zu lesen. Und das sind Situationen, die haben sich gehäuft. Ich war im Fitnessstudio, dann kam ein Mann mit Hausschuhen von der Trainingsfläche rein und dann dachte ich nur, komisch, Hausschuhe. Und ich habe es einfach ausgesprochen. Ich habe gesagt, Sie haben aber spezielle Trainingsschuhe heute an. Und genau, und so sind wir ins Gespräch gekommen, recht schnell, wo er arbeitet, bei der Diakonie. Und das war dann so ein Punkt, dass ich gesagt habe, da haben Sie einen super Chef, Sie haben ja Gott als Chef. Und er hat gesagt, nee, ich glaube nicht an Gott. Und schon waren wir irgendwie wieder bei dem Punkt. Und das ist so Tag für Tag auf einmal normaler geworden, durchs Beobachten in diese Gespräche zu kommen und dass Gott Türen öffnet, ohne dass ich sie erzwinge, wo ich einfach über den Glauben reden kann. Dieser Beten-Beobachten-Schritt ist viel einfacher, als wenn du auf die Straße gehst und ich mache jetzt Blitzgedanken. Irgendjemand random, den du gar nicht kennst, ich habe das Gefühl, dass du Cousine zweiten Grades gerade an Krebs stirbt und Gott will dich heilen oder keine Ahnung so und du sprichst ihn an. Das ist für dich ein großer Schritt. Aber jemand beobachten ist ganz natürlich, ins Gespräch zu kommen. Du kannst es gar nicht verhindern, wenn du es so machst. Elena, wie erlebst du das um dich herum, dass Leute beobachten? Ich bin viel im Austausch mit Leuten, die das einfach komplett so leben und die mich inspirieren da drinnen. Zum Beispiel die Gabby ist 16 und die ist da so frei von jeder Menschenfurcht. Die hat einfach Worship im Ohr gehabt und hatte dann den Impuls, oh, da sind zwei Männer, den sollte ich von Jesus erzählen. Dann hat sie die Musik ausgemacht, hat einfach mal zugehört und das war für sie das Beobachten, dass sie zuhört und hat dann nur irgendwie kurz mal gehört, dass das Wort Gott gefallen ist. Und dann rennt sie auf die zu und sagt denen, ah Gott, ich möchte euch von meiner Kirche erzählen, von Jesus erzählen und dann hat sie schon ein Gespräch gehabt. Und das ist einfach ihr Einstieg gewesen, dieses eine Wort Gott. Es ging gar nicht so sehr darum, aber es war trotzdem gut. Und dann zum Beispiel der Josef. Josef, wir hatten Outreach und haben uns wirklich da im Gebet vorbereitet und dann Gott gebeten, dass er uns beobachten lässt und zeigt, wo er Leuten begegnen will. Und dann hat er eine Frau gesehen, die irgendwas an ihrem Koffer gemacht hat, hat einfach Hilfe angeboten. Und die war auch, die hat keine Hilfe gebraucht wirklich, aber sie hatten sofort ein Gespräch und er konnte ihr dann von Jesus erzählen, das Evangelium erklären und sie auch in die Kirche einladen. Und es war super simpel. Wenn du betest und beobachtest, wird das irgendwie was auslösen, dass du immer mehr Hunger kriegst danach. Das ist nicht so, dass es gleich klappt. Nochmal, es gibt zwei Stimmen. Du wirst zigfach Situationen haben, wo es eben nicht klappt. Und dann kommt der Vater der Klüge und der Ankläger der Gläubigen und fängt wieder an. Ja. Siehst du, aber ab heute weißt du, dass du hörst dem gar nicht zu. Sagst einfach als Maulteufel, ich rede immer mit meinem Vater, mit dem Heiligen Geist. Der führt mich zu ernsthaften Umkehr immer, zu ernsthaften Buße, aber immer zu Kraft. In meinem Leben ist es auch so. Deswegen öffnet Gott jetzt auf einmal Türen, die hatte ich früher verpasst. Aber die kann man eigentlich gar nicht verpassen. Zum Beispiel auf dem Weg in Urlaub gehen wir zum Flugzeug. Dann kommt ein Mann mit seinem Sohn entgegen, sagt zu meiner Frau und Beno und mir, ihr könnt noch mal umdrehen, es dauert noch mit dem Flug. Und fängt von jetzt auf gleich an zu erzählen, während wir laufen. Ja, meine Frau ist ja gerade umgekehrt im Zug zurückgefahren mit meiner Tochter. Sie hat so Flugangst. Wir haben schon alles probiert, Hypnose und alles. Nichts hat geklappt. Jetzt fliege ich mit meinem Sohn alleine. So, wenn ich jetzt nicht total am Schlafen bin und ich total lieblos bin, müsste ich dem Mann jetzt was erzählen. Durch Gebet und Beobachten bin ich auf einmal bereit. Früher hätte ich das einfach verpasst. Jetzt hatten wir nicht viel Zeit. Ich konnte ihm nicht mal alles erzählen. Ich habe nur gesagt, also Hypnose klappt nicht, das haben Sie ja gemerkt. Ich empfehle Ihnen einfach eine Sache, Sie müssen zu Jesus Christus beten. Ich bin Pastor und ich sage Ihnen, das ist die einzige Kraft, die wirklich Angst wegnimmt. Angst ist ein Spirit, der nimmt Ihre Frau gefangen. Sie merken, sie wird dort nicht rauskommen, nur Jesus kann Ihnen helfen. Ich habe Ihnen jetzt nicht die Zeit, Ihnen alles zu erklären, aber fotografieren Sie kurz und auf der Rückseite von unseren Armbändern ist eine Seite, die heißt explore-guard.de. Fotografieren Sie doch kurz diese Seite und schauen Sie sich 4 Minuten ein Video an. Und schicken Sie auch Ihrer Frau, das ist die Botschaft, die Sie aus Angst rausnimmt und da werden die 4 Symbole erklärt. Der Mann sagt, boah, das ist jetzt erst ein Zeichen. Ich bin hoffnungslos am Flughafen gekommen, jetzt treffe ich einen Pastor und erzählt mir von Jesus. Da muss wirklich was dran sein. Vor einem Jahr hatte ich das noch verpasst. Warum? Ich war nicht wach und ich war auch nicht bereit. Steffen, du hast einen Deal, wenn Menschen dich ansprechen. Das ist ja auch eine fast schon, der hat mich auch schon fast angesprochen. Aber wie machst du das, wenn Menschen dich ansprechen? Ja, ich habe einen gefährlichen Deal gemacht. Ich habe zu Gott mal gesagt, okay, alle Leute, die mich ansprechen, da will ich proaktiv definitiv ihnen von Jesus erzählen oder auch eine Frage in die Richtung stellen. Und das war dann in Zürich, als Beispiel, als wir in der Jugendherberge waren, kam spät aus der ICF-Conference zurück und eigentlich wollte ich nur auf mein Zimmer und schlafen, weil ich eigentlich fix und fertig war. Und ich laufe an einem Tisch vorbei, da sitzt ein älterer Mann und er schaut mich kurz an und sagt Hallo. Und ich laufe vorbei und denke mir, nein, ich will ins Bett, aber er hat Hallo gesagt. Und da habe ich mit Gott angefangen zu diskutieren. Ist auch ansprechen, oder? Genau, ob Hallo ansprechen ist oder nicht, also reicht es jetzt. Und ich habe mir gesagt, okay, ich hatte den Deal mit dir, Jesus, ich gehe zurück. Dann bin ich zurückgegangen, habe mich an den Tisch gesetzt und habe einfach gefragt, wer er ist und wie er heißt. Und es hat sich ein Gespräch entwickelt, dass er leider seine Wohnung verloren hat. Das dachte ich im ersten Moment nicht, das hatte ich ihn gerade nicht eingeschätzt beim Vorbeigehen. Und dann kam die Lebensgeschichte und wir haben angefangen, ich durfte ihm von Jesus erzählen, wir haben angefangen, in der Bibel zu lesen. Am Ende habe ich ihm die Bibel geschenkt und er wollte auch gemeinsam, dass wir beten, dass sein Leben Jesus gehört. Und es war eine knappe Nummer, dass ich umgedreht habe, aber er hat sich an dem Abend für Jesus entschieden. Und ich bin Gott dankbar, dass ich den Deal habe, auch wenn er mich oft, wie die Elena sagt, viel kostet. Und ich manchmal schauen muss, dass ich nicht über Hallo hinweg höre. Das Interessante ist ja, dass unsere Persönlichkeitstypen sehr unterschiedlich sind. Wenn es um Thema Beobachten geht, ist so, also meine Frau beobachtet immer alles. Die nimmt Sachen wahr, die nehme ich gar nicht wahr. Sagt zum Beispiel, der Mann da vorne hat Schmerzen. Dann denke ich, welcher Mann? Das ist ein Mann. Der humpelt. Ja, stimmt, der hat Schmerzen. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ihr fällt alles immer auf. Das heißt, unser Gebet ist unterschiedlich. Mein Gebet ist, Gott, lass mir überhaupt mal irgendwas auffallen. Deswegen, mein Leben ist einfach. Wenn mir was auffällt, ist ein Auftrag. Ganz einfach. Mein Leben ist echt einfach. Bei der Frauke ist, nur weil sie auffällt, heißt noch lange nicht, dass sie jetzt dorthin gehen muss, sondern er hat einen Gebetsauftrag. Und dann, wann ist es dran, auch hinzugehen? Persönlichkeitstypen sind unterschiedlich, aber beten, beobachten, bekennen haben wir alle als Auftrag. Auch übrigens in der Familie. Wenn du deine Kinder dir wünschst, dass sie Jesus kennenlernen, brauchst du die gleiche Gebetshaltung, dass du, nur weil die bei dir zu Hause sind, heißt es nicht, dass sie Jesus begegnen und nicht sich für Jesus entscheiden. Dass ich beobachte, wann ist der richtige Moment und dass ich dann mir Zeit nehme. Egal, und es wird, ich sag dir eins, es wird nie passen. Es wird dann sein, wenn der Besuch unten schon kommt, das Essen überkocht, dann fragt dein Kind dir nach Gott. Und wenn du es dann verschiebst, das kann ich dir nicht empfehlen. In dem Moment muss ich ready sein und auch mit ihm reden. Thema Umgebung. Wie erlebst du das direkt bei deiner Nachbarschaft? Das ist ja nochmal eine andere Zielgruppe, die treffe ich oft im Flur. Ja, also Gott hat mir wirklich meine Nachbarschaft sehr aufs Herz gelegt und witzigerweise sind alle in meinem Haus fast super alt, also über 90. Und immer wieder begegne ich dem alten Mann im Haus und der, wir kommen so ins Gespräch und ich frage, hey, kann ich Ihnen irgendwo helfen? Und dann meint er so, dass seine Frau recht einsam ist. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass ich einfach mal vorbeikomme, habe Kaffee und Kuchen, also Kuchen mitgebracht, die haben Kaffee gekocht, haben einfach mal Zeit verbracht und sie haben ganz viel erzählt, spannende Dinge aus Kriegszeiten und was auch immer. Und ich habe einfach zugehört und ich habe natürlich im Herzen, ich möchte Ihnen von Jesus erzählen, das ist das Einzige, was Ihnen wirklich Hoffnung geben kann. Aber sie erzählen und erzählen und erzählen, das ist super schön, weil es Ihnen gut tut, aber mein Wunsch ist, ihnen von Jesus zu erzählen. Und ich war immer wieder da und es ist nicht dazu gekommen und dann war ich frustriert und habe einfach gebetet und wieder gebetet, Jesus, gib mir diese Möglichkeit. Und dann bin ich eines Nachts wach geworden und hatte ganz klar den Impuls, ich soll Freitag oder Samstag hin, dann darf ich ihnen von Jesus erzählen. Und dann habe ich mit denen ausgemacht, war Samstag da. Lustigerweise hat am Freitag die Frau ihren 95. Geburtstag gefeiert und dann konnten wir nachfeiern. Und wieder war es ähnlich wie die letzten Male, dass sie erzählt haben und die gleichen Geschichten. Und ich war so, Jesus, ich bin da, um ihn von dir zu erzählen. Wann kommt diese Möglichkeit? Ich will nicht, dass es wieder so wird. Und dann hat sie plötzlich angefangen, von irgendeiner Begegnung mit einem Bischof zu reden. Und dann war ich ready und habe gesagt, Jesus, also wie geht es euch heute mit dem Glauben? Und wir haben über den Glauben gesprochen. Und ich durfte dann von mir erzählen, was die Beziehung mit Gott ausmacht und verändert hat in meinem Leben, durfte ihnen mein Zeugnis teilen und dann das Evangelium erklären. Und wir sind so weit gekommen wie mit diesen vier Symbolen bis zu diesem Fragezeichen. Und sie waren super aufmerksam. Ich habe sie noch nie so aufmerksam erlebt wie in diesem Moment, als ich vom Evangelium gesprochen habe. Und dann kam dieses Fragezeichen und ich wollte gerade ansetzen, sie zu fragen, hey, ob sie das auch wollen. In dem Moment steht die Frau auf und sagt, sie muss jetzt aufs Klo. Und dann war der Moment vorbei. Und ich so, okay, ich bin dankbar Gott, aber es fehlt noch was. Und dann bin ich wieder genau nach Hause und habe weiter das bewegt. Und ich hatte immer wieder den Impuls, Elena, bring ihn noch diese Frage, was macht das mit euch? Und dann war ich nochmal da und habe das nochmal bewusst so mitgenommen, gefragt, hey, was passiert, wenn ihr stirbt, wie geht's euch damit? Und wollte diese Entscheidung auch annehmen. Und dann war an diesem Abend, an diesem Nachmittag die Frau komplett, also gar nicht aufmerksam, aber der Mann total aufmerksam. Wir hatten ein super Gespräch darüber, dass, wie wichtig es ist, diese Entscheidung zu treffen. Und wir haben gemeinsam gebetet, er hat sein Herz ein Stück weiter aufgemacht. Und ich merke, das ist noch ein Prozess, der da weitergeht, wo es einfach wichtig ist, kontinuierlich dran zu bleiben auch. Das sind Prozesse, wo wir dran sind. Ja. Apropos Prozess, Steffen, ist es jetzt so, dass du jeden Tag immer ready bist, immer wachsam bist, immer beobachtest, jeden Tag gebetet hast? Es ist mein Wunsch, es ist mein Gebet, aber es ist nicht so jeden Tag. Aber was du vorhin schon gesagt hast, diese Liebe, dass Gott es immer liebevoll konfrontiert. Und ich hatte es die Woche erst wieder in einem Gebetsmoment, habe ich einfach wieder gebetet, weil ich ja wusste, es kommt heute. Und da habe ich gebetet, okay Gott, welche Momente habe ich wieder verpasst? Und ich dachte so, nee, diesmal sind es nicht so viele, aber es kam wieder zack, zack, zack. Und ich habe einen Mann in der U-Bahn gesehen und es kam einfach so rückwirkend wieder dieses, wie er da ist jetzt mit einem kleinen Neugeborenen. Und ich hatte den Impuls einfach zu sagen, oh, der ist aber noch, ist ja noch ganz klein, das Kind. Und ich habe es nicht gemacht. Und ich hatte in dem Moment die Frage, was wäre gewesen, wenn du für das Kind hättest beten können, es von Anfang an segnen können in dem Moment. Und so kam mir eine Begegnung nach der anderen noch, allein aus den letzten ein, zwei Wochen. Und genau, das ist das, wo ich mittendrin bin und wo ich aber immer wieder diese Liebe erlebe, wie Gott mich Tag für Tag führt und wie ich jedes Mal ein bisschen mehr erleben darf. Ich glaube, das ist auch das Motto, deswegen vielen Dank euch beiden. Nochmal euer Applaus fürs Erzählen, diesen Prozess ernst zu nehmen. Ja, mit diesem Prozess wollen wir diese Predigt beenden und wir werden nächste Woche uns weitere Sachen dort zu anschauen. Aber ich möchte uns einen Gedanken mitnehmen, nämlich, dass wenn uns Dinge auffallen und wir nicht mehr mit dem Ankläger der Gläubigen reden, sondern mit dem Heiligen Geist und mit dem Vater im Himmel, dann können wir voller Schmerz umdrehen. Nämlich ans Kreuz gehen und sagen, Vater, es tut mir leid, ich erkenne gerade Situationen. Ich kenne Momente, da war ich nicht bereit. Aber weißt du, was in der Gegenwart Gottes immer passiert? Es kommt gleichzeitig Glaube. Weil dann kommt gleichzeitig die zweite Stimme, die sagt, wow, ich nehme überhaupt was wahr. Ich nehme überhaupt wahr, dass ich eine Chance gehabt habe. Mein Herz wird wacher. Mein Geist wird wacher. Ich nehme überhaupt wahr, dass ich gestern die Chance gehabt hätte. Die letzten 10 Monate habe ich gar nichts wahrgenommen. Gott tut was in mir. Er schenkt es Wollen. Er schenkt es Vollbringen. Er verändert gerade mein Herz. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Wir wollen einen Moment der Stille uns nehmen, Gott fragen, was diese Predigt für uns bedeutet und dann darauf reagieren. Vater, ich danke, dass du jetzt in der Stille zu uns redest. Zeig unseren Gedanken, unsere Fantasie, unseren Gefühlen, was du uns heute anbietest. Jesus, ich danke dir, dass du in Herzen klopfst und wenn du heute hier meine Stimme hörst und du hast dich noch nie entschieden, Jesus in dein Leben einzuladen, dann kannst du mit mir im Herzen beten. Jesus, ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich danke dir, dass du all meine Sünden wegnimmst, dass du all meine Lieblosigkeit durchbrichst. Ich lade dich ein als mein Retter. Ich lade dich ein als der Weg ist, der mich führt. Und ich danke dir, dass du mich von innen nach außen veränderst. Und Vater, wir beten jetzt mit allen, die dich kennen. Jesus, wir wollen Menschen werden, die einfach mit Schmerz im Herzen umkehren, aber mit Freude lernen. Und du darfst uns jetzt erinnern an Situationen, die wir ans Kreuz bringen, wo wir merken, du wächst uns auf mit deinem kostbaren Heiligen Geist. Du machst uns wach. Und wach werden bedeutet auch, dass ich sehe, wo ich geschlafen habe. Aber nicht, um mich anzuklagen, sondern damit ich umkehre und proklamiere aus deiner Kraft, Herr, du bist in mir, wird es anders werden. Mach uns zu Menschen, die in der Lernzone bleiben. Ich segne uns mit der Gabe der Geisterunterscheidung, den Ankläger der Gläubigen nicht mehr mit deiner Stimme zu verwechseln. Vater, ich danke dir, dass du den gesungenen Gebeten du jetzt unsere Herzen öffnest. Lass uns diese Zeit gehen. Du kannst einfach beten, schauen, wo du reagieren möchtest. Vielleicht wirst du umkehren, vielleicht bittest du Gott einfach während diesen Songs, dass er deine Liebe ausgießt und dir zeigt, wie er die Verlorenen sieht. Vielleicht ist aber für dich dran, heute zu sagen, ich treffe eine Entscheidung. Die Entscheidung ist, Gott, mit deiner Hilfe will ich ab heute Bereitschaft trainieren und bereit sein. Dann kannst du hier vorne ans Kreuz kommen, dort gibt es diese Bänder. Und du kannst dieses Band mitnehmen als Erinnerung in deinem Alltag mit dieser Homepage hinten drauf. Oder es gibt diese kleinen Flyer, die, wenn ich nicht die Chance habe, das Evangelium zu teilen, einfach sagen kann, scan den Code ab. Da wird dir in 4 Minuten erklärt, wer Jesus ist. Das ist ein Video, das ich aufgenommen habe, das die 4 Symbole erklärt. Das kann ich einfach jemand geben am Ende oder einfach das Symbol hier abfotografieren lassen. Wenn du merkst, es ist dran, dann kommen wir in diesem Song einfach nach vorne, sprech das Gebet als Entscheidung, nimm dir das mit, was du brauchst. Vater, wir gehen jetzt in diese Zeit rein, wir gehen ins Gebet. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jeden von uns einzigartig an die Hand nimmst und dass du uns es lenkst, wenn wir aussingen, dass du der Gott bist, der Erweckung schenkt in unseren Herzen, in deinem Volk und um uns herum. Wir hoffen, dass der Podcast dich inspiriert hat und dir neue Ideen für deine Beziehung mit Gott gegeben hat. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.